Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Gut, Aufnahme läuft auch. Ich begrüße euch zur 43. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute ist der 12. Dezember 2024. Wir beginnen mit 3 Minuten Verspätung um 20:33. Mein Name ist Vaku, ich mache die Sitzungsleitung. Protokoll steht hier vermerkt Isan und bitte alle helfen. Anwesend sind der Elder, die Sandra, die Vaku und Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten dann als erstes das Protokoll der letzten Sitzung durchzustimmen. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann, ich lese gerade, wir sind sehr leise. Quatsch. Aber wo? In auf Twitch oder? Ich versuche mal ein bisschen lauter zu sprechen. Berichte des Landesvorstands, da beginne ich. 29.11. haben wir die Infomail rausgeschickt zur Bundestagswahl, also per NRW-Info-Mailingliste und geblockt auf dem Vorstandsblog. Jetzt gar nichts mehr. Also ich höre dich. Ja, also wir hören uns gegenseitig dann. Ich höre noch, also ich sehe gerade nebenher tatsächlich im Mumble, ich bin gerade beim Stream nicht wieder dabei. Ich versuche das gerade mal zu fixen. Ich mache aber trotzdem mal weiter. Gut, dann hatten wir am 4.12. eine AGÖ-Sitzung. Dann habe ich mit der Sandra die Akkreditierungsumschläge schon mal im Vorfeld vorbereitet für unsere Aufstellungsversammlung. Ein Finanzantrag für den UU-Versand gestellt, für Porto und Büromaterial. Und war dann natürlich direkt auch shoppen, Porto und Büromaterial. Dann hatten wir am 8.12. unsere Abstellungsversammlung. Am Montag haben wir tatsächlich das UU-Formblatt schon als PDF bekommen. Das habe ich dann im Wiki verlinkt, die Webseite online gestellt mit dem Kontaktformular, die Startseite geändert, was dann alles so zu tun war. Gut, dann hatte ich Dienstag noch ein bisschen Diskussion mit der Landeswahlleitung, weil mir dann nämlich aufgefallen ist, dass auf der Rückseite nur unser Parteiname steht und nicht wie sonst üblich die komplette Adresse. Jetzt hatten wir das ja aber auch schon online gestellt und deswegen hatte ich dann längere Diskussionen mit zwei verschiedenen Menschen im Ministerium. Sie hätten es dann nochmal für uns neu gemacht, dann wären aber die alten alle ungültig geworden, die vielleicht bereits schon ausgedruckt und in die Post gegangen sind. Grundsätzlich ist das für die nicht so schlimm. Ich sage, ja, aber dann liegen die Formulare irgendwo rum und keiner weiß, wo er sie hinschicken soll und so weiter und so fort. Na, also das Ergebnis ist, dass wir die ganzen Formulare, die wir rausgeschickt haben, hinten mit einem Parteistempel versehen haben, was, habe ich natürlich nachgefragt, ausdrücklich erlaubt ist. Gut. Am 10.12. hatte ich Stammtisch in Düsseldorf, da waren wir schön auf dem Weihnachtsmarkt und haben Glühwein getrunken. Dann habe ich, weil Sandra und ich ja schon verabredet waren, in die LS zu fahren, so ein Begleitschreiben für die UU-Anfragen formuliert und die haben wir dann gestern in der LGS alle abgearbeitet, waren glaube ich so knapp 60 Stück, die UU-Formblätter eingetütet, mit dem Begleitschreiben versendet und dann haben wir auch noch ein bisschen die Unterlagen sortiert, die Elder uns mitgegeben hatte von der Aufstellungsversammlung. Ja, ansonsten so Kleinkram, Kalenderpflege. Wenn es Fragen gibt, gerne am Ende unserer Tätigkeitsberichte. Als nächstes wäre dann der Elder dran. Ich sage aber gerade nochmal, hallo Wolf. Gut, Elder, it's yours. Ich würde mich gerade kurz hier ausblinken, weil ich bin hier gerade mit dem Ton dran. Das dauert gerade ein bisschen. Ich habe aber ein bisschen was ins Pad mit reingeschrieben. Im Grunde ist das nicht ganz so viel. Aber so die üblichen Sachen der letzten 2 Wochen inklusive sind natürlich auch die Versammlungsleitertätigkeit auf der AV und auch meine Bereitschaft, dann auch als Vertrauensperson für die kommende Wahl da auch bereit zu stehen. Oh, danke dir. Wolf, du wärst dann als nächstes dran. Dankeschön, aber ich fliege entsorgend raus. Also erstmal schönen guten Abend. Ich komme gerade von der letzten Kreistagssitzung des Jahres. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Aufstellungsversammlung gemacht. Wir haben... Jetzt bist du nicht mehr zu hören. Du bist noch da, aber nicht mehr zu hören. Ich reiche das nach. Die Verbindung ist instabil. Ich schreibe das auf, sobald ich das Pad habe. Ja? Alles klar. Das Pad findest du ja auch immer bei Vorstandssitzungen in dem kleinen C. Jo, dankeschön. Gut, dann hätten wir als nächstes die Isan. Hallo, bei mir sieht es immer ähnlich aus. Ich habe wie üblich das tägliche Social-Media-Geschäft gemacht. Im Moment kommen sehr viele Fragen rein. Dann hatten wir Programmpunkte gepostet. Ich habe bei der AGÖA-Arbeit ein bisschen was getan, Protokollvorbereitungen. Ich war auch auf der AV, habe da das Protokoll geführt. Ich war auf der AGÖA-Sitzung am 4.12. und habe Tickets, Mails, Spams und ganz viele UU-Anfragen beantwortet. Danke dir und Sandra. Am 8.12. war ich mit den lieben Parteikollegen zur Aufstellungsversammlung für die Bundestagsliste NRW, hatte mich für Platz 1 und höher beworben. Es wurde Platz 1. Die ersten UUs habe ich auch hier zu Hause schon liegen, werde sie morgen in der LGS einpflegen, in unsere Ordner. Montag die Sitzung habe ich ausfallen lassen, weil auch ein Teammitglied krank war. Mir war das ganz recht. Ein paar Spams habe ich gelöscht im RT-System. Am Mittwochnachmittag war ich mit der WAKO in der LGS, den Rest habt ihr schon gehört. Ich werde morgen so gegen 14 Uhr da sein. Ich hatte erst geschrieben 11 Uhr, aber ich musste hier wieder was ummodeln. Mein Mann will mich nicht ohne Mittagessen dahin fahren lassen. Ja, dann werde ich da mal erstmal weiter meine Arbeiten machen, die ich gerne machen würde und auch schauen, ob im Request-Tracker noch was ist. Und das erste Mal zum Postfach werde ich wohl nächste Woche Mittwoch machen, vielleicht sogar noch mit dem Martin. Okay, danke dir. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann Berichte Statistikmitglieder, Stand, alles der Stand heute, das ändere ich gleich noch im Pad ab. 1308, davon stimmberechtigt 571. Es wird also nach wie vor weniger. Kontostände, Barkassenbestand ist ein bisschen älter, stelle ich, lese ich jetzt nicht nochmal wieder vor. Super, danke. VKV-Kontostände seht ihr, findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Gut, dann haben wir als nächstes die Termine. Und zwar jetzt am Wochenende, 15.12. die Aufstellungsversammlung für die Kreiswahlvorschläge im Bonn-Rhein-Sieg-Kreis. Drei Kreiswahlvorschläge, Direktkandidatinnen können da gewählt werden. Dann haben wir auch am 15.12. die Demo Unsere Demokratie steht auf dem Spiel am Opernplatz Frankfurt am Main. Da ruft die Piratenpartei auch zu auf und ich glaube, es geht um die vorgezogene Bundestagswahl und die Hürde der Unterstützungsunterschriften. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist jetzt eine Idee, die ist in der PolGF-Runde ist, die entstanden und wird da auch weiter betrieben, beziehungsweise wird das auch seitens des Bundesvorstandes auch nach vorne gesetzt. Und zwar geht es hier um mehrere, also da haben wir auch die Anfrage auch an mehrere Kleinparteien noch mit dazugesetzt und deswegen werden wir jetzt auch gemeinsam mit diesen Kleinparteien auch in Frankfurt auf dem Opernplatz, zwar vor der Frankfurter Paulskirche, dann auch da nochmal demonstrieren, um dann nochmal zu zeigen, dass es halt ohne uns quasi nicht geht und wir auch natürlich damit eine wichtige Stimme verlieren, sollten wir aufgrund der sehr, sehr engen Kriterien und sehr strengen Kriterien, die wir aktuell noch haben, solange wir das mit den Unterstützungsunterschriften noch weiter so verfahren müssen, dass es dann vielleicht doch nicht ganz so schön ist. Das Ganze findet am Sonntag ab 13 Uhr in Frankfurt statt. Da wird auch weiterhin auch Mithilfe gebeten. Unter dem Wiki-Link, den ich da drunter gepackt habe, kann man da auch noch weitere Informationen herausfinden. Es werden, soweit ich weiß, noch einige Ordner noch gesucht und auch wer den Redeslot für die Piratenpartei übernimmt, ist da wohl auch noch nicht ganz klar. Okay, danke schön. Dann mache ich weiter. 20.12. gibt es eine Kreismitgliederversammlung und Aufstellungsversammlung in Duisburg. 21.12. einen außerordentlichen Kreisparteitag in Bielefeld. Dazu gibt es auch einen Link ins Wiki. Dann haben wir Weihnachten und dann haben wir Silvester. Und dann geht es im neuen Jahr weiter. 20. Januar Einreichung der Landesliste bei der Landeswahlleiterin. Voraussichtlich. Mittlerweile ist es so, dass die Bundeswahlleiterin diesen Termin auch schon veröffentlicht hat, unter der Bedingung, dass dann alles so passiert, wie wir alle annehmen und es tatsächlich zu Neuwahlen kommt. Die wären dann am 23. Februar und dann haben wir hier noch, ich muss mal eben scrollen, am 2.3. in die Bürgerschaftswahl in Hamburg, am 22. und 23.3. unseren Landesparteitag in Bielefeld und als letzten Termin hier den 14. September die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Gut, wenn ihr Termine habt, Stammtische, Infostände, Sitzungen, Veranstaltungen, bitte immer gerne an Vorstand@ schreiben, damit wir das in unserem landesweiten Terminkalender eintragen können, der irgendwie demnächst auch mit einem bundesweiten Terminkalender verwurschtelt werden soll. So, auf Sandras Bitte hin würde ich jetzt mal weiter runterspringen im Protokoll. Nämlich in Zeile 168 Bundestagswahl, beziehungsweise den Unterpunkt Formulare. Sandra und ich, wir haben auf ist Zeile 194. Sandra und ich haben das ja gestern so ein bisschen sortiert. Wir haben von dir, Elder, Zustimmungserklärungen bekommen. Da haben wir jetzt 10 von 11. Wir sind 11 Kandidatinnen, also eine fehlt noch. Wählbarkeitsbescheinigungen haben wir 6 von 11 in der LGS. Die Landesliste, die bist du noch am Basteln. Was erledigt sind, ist die Niederschrift, die haben wir auch schon. Und die Versicherung an Eidesstatt, also dieses Blatt, was die beiden Zeugen unterschrieben haben. Elder, was fehlt dir noch zur Landesliste? Da fehlen dir noch Infos von Kandidatinnen, ne? Genau, da fehlen mir noch Infos von Kandidatinnen, die ich jetzt auch noch nachreiche. Von einem habe ich jetzt auch bekommen, dadurch, dass die Zustimmungserklärung noch da ist, und zwar auch die fehlende Zustimmungserklärung. Ich will jetzt deswegen extra keine Namen nennen, aber ich denke mal, die Person weiß Bescheid. Da brauche ich noch die Informationen daraus, damit ich das in der Landesliste mit einfügen kann. Dann ist alles dann komplett, dann können wir die Landesliste auch so, wie sie dann ist, dann auch schon komplett finalisieren. Okay, du sagst, du hast eine Zustimmungserklärung bekommen, aber wahrscheinlich dann in eingescannter Form, ne? Diese eine fehlt mir noch. Also eine Zustimmungserklärung fehlt noch und genau diese eine fehlt mir komplett noch. Ich denke mal, die 10. Zustimmungserklärung, die reinkam, ist auch die, die ich auch in digitaler Form einmal bekommen habe. Die ist einmal in digitaler Form direkt an mich gegangen, beziehungsweise direkt an uns dann auch und einmal per Post nochmal auch an die LGS. Ich denke mal, das dürfte die dann wohl sein. Ja. Und für die Landesliste brauchst du jetzt genau von wie vielen Kandidaten noch Infos? Von einem Kandidaten noch. Okay, kannst du den anschreiben? Wir haben dir ja auch jetzt in der Telegram-Gruppe, dass er dir zumindest schon mal die Daten gibt. Der braucht ja das Formular noch nicht schicken. Und dass du das dann ausdrucken, unterschreiben kannst. Und dann gebe ich dir meine Privatadresse. Dann schickst du das an mich. Und wenn Sandra und ich dann unterschreiben, dann müsste das Ding fertig sein, richtig? Genau. Weil wir brauchen da noch die Unterschrift von 3 Landesvorständen. Dann ist die auch komplett fertig. Genau. Privatadresse kriegst du von mir. Gut. Okay, ja. Und jetzt noch zu dem Unterstützungsunterschriftenformular, Anlage 21. Ich habe eine DHL-Sendungsnummer bekommen und war dann jetzt erstmal schwer irritiert, weil anscheinend die Landeswahlleitung die Sachen in Brandenburg knapp an der polnischen Grenze drucken lässt. Deswegen dauert das jetzt auch so lange. Die sollen aber per DHL morgen, und das ist das, Sandra, was ich jetzt gerade mit dir noch besprechen wollte, sollen die morgen in der LGS ankommen. Jetzt weiß ich ja, dass die LGS nicht den ganzen Tag besetzt ist. Und ich habe jetzt etwas länger mit mir gerungen, aber jetzt in dieses Sendungsverfahren eingetragen, dass sie das doch gerne vor die Tür legen können, wenn dann niemand da ist. Das heißt aber, Sandra, meine Bitte wäre, dass du tatsächlich morgen so spät wie möglich in die LGS fährst, dass du vielleicht noch so bis 18 Uhr da bist. Okay, ich regel das. Ich bleib dann bis 18 Uhr da, egal wann ich da ankomme. Ja, und ruf mich mal direkt morgen an, wenn du da bist, ob die Kisten schon vor der Tür stehen. Wenn nicht, wäre die zweite Möglichkeit, dass sie sich tatsächlich in der Hausnummer 20 befinden, die also nee, 22, gleiche Adresse, aber anderer Eingang, das ist da, wo die Mülltonnen sind, da waren wir schon mal zusammen, dass du da nochmal guckst, ob da vielleicht irgendwie zwei Kartons von DHL rumstehen, weil, wie gesagt, die haben von mir die Erlaubnis bekommen, die einfach abzustellen. Ja, und wenn nicht, hoffe ich dann, dass sie kommen, während du da bist. Aufgeschrieben und abgespeichert in meinem kleinen Computerkopf. Sehr gut. Ich verfolge auch dieses Sendungsdings hier. Vielleicht habe ich morgen früh schon genauere Informationen zum Zeitpunkt, wann die kommen. Sollte eigentlich eingetragen werden, aber momentan steht da nur Freitag. Und es ist der 3. Ja? Jo, alles klar. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und entschuldigt bitte, aber ich, schlaft nachher alle schön. Tschüss. Tschüss, schlaf gut. Jo, tschüss. Okay, dann springe ich mal wieder zurück im Protokoll. Anträge an den Landesvorstand hatten wir keine. Wir hatten einen Umlaufbeschluss, Ticket 530397, Finanzantrag, Unterstützungsunterschriften zur Bundestagswahl. Da haben wir ein Budget von 1.000 Euro beschlossen, um Porto und Versandmaterial einkaufen zu können, um UUs hin und her zu schicken. Und das haben wir genehmigt. Kommen wir zu Aktuelles aus den Kommunen NRW. Da habe ich einen Antrag, Duisburg-Ticket 530906, Kündigung Postfach durch die Post plus Wahlwerbung durch die Post. Reinhard, it's your turn. Wir haben, also mindestens mit Isan habe ich schon gesprochen, wir haben beide nicht verstanden, was du eigentlich von uns möchtest. Ah, nichts Besonderes. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Post hat uns mitgeteilt, dass das Postfach nicht bezahlt worden ist und daraufhin gekündigt worden ist. Es müsste das natürlich erstmal bezahlt werden, das Postfach weiterhin haben. Was die Wahlwerbung betrifft, ist eigentlich auch kein Antrag, weil wir wollen erst am 20. drüber reden, weil der Wolf meint, ich sollte mir erstmal einen Kostenvoranschlag einholen. Das habe ich getan und der kommt für Duisburg, kommt der. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die brauchen und wie viel Vorlauf die brauchen. Das weiß ich aber alles, bis zum 18. weiß ich das alles. Dann wollten wir das am 20. nochmal referieren und dann darüber nachdenken, ob wir das noch für die Bundestagswahl einsetzen oder mindestens aber dann auf jeden Fall für die Kommunalwahlen. Dann müsste ich halt einen Finanzierungsantrag stellen für die Kommunalwahl, dann hat sie das. Das war nur die Mitteilung, dass das Postfach gekündigt nicht bezahlt worden ist und gekündigt worden ist und dass man das bitte schön bezahlen möchte. Und mehr war das eigentlich nicht. War auch kein Antrag. Nee, Wolf, haben wir denn irgendwelche Unterlagen zu dem Postfach Duisburg? Nein, ich habe gar nichts. Da muss alles bei euch reden. Sorry, Reinhard, ich hatte jetzt den Wolf gefragt. Ich wollte auch gerade sagen, die Frage ging an mich und nein, wir haben keine Unterlagen darüber. Und ich weiß auch nicht, dieses Postfach ist ja irgendwann eingerichtet worden von euch in Duisburg, nehme ich mal an. Das heißt, wenn da ein abweichender Rechnungsempfänger einzutragen wäre, also wer die Bezahlung übernehmen müsste, mit der Umwandlung in den VKV zum Beispiel verbunden, dann ist das was ihr der Post hättet mitteilen müssen. Ich wüsste überhaupt nicht, welche Postfachnummer oder was da anzugeben wäre. Also ich weiß nicht, ist das passiert? Ja oder nein? Wenn ja, dann hat die Post versäumt, uns eine Rechnung zuzusenden. Wenn nein, ist das eigentlich klar, dass die Post darauf achtet, dass irgendjemand zahlt und wir haben keine Rechnung und dann zahlen wir auch nichts. Mit Kurt ist der Meinung, ihr müsst das bezahlen. Ich kann mit Kurt nochmal telefonieren. Also, mir ist lang wie breit, was der Kurt meint. Weil wenn er der Meinung ist, dann müsste was bezahlt werden, dann sollte er seinen Hintern mal hier in die Sitzung bewegen und das formulieren. Punkt 2. Das, was er meint, könnte fundiert sein, wenn er zum Beispiel als der große Vorsitzende des KV und jetzt des VKV der Post das mitgeteilt hat. Ne, das musste ihn mal fragen, ob er das gemacht hat. Wenn er das nicht gemacht hat, dann kann der meinen, was er will, dann weiß die Post das einfach nicht. Okay, ich werde ihn morgen telefonieren. Ja, und ich würde das gerne noch ergänzen. Ich kenne es von anderen VKVs so, dass die meisten eigentlich, weil sie ja vor Ort das eingerichtet haben, mit der Zahlung in Vorleistung gehen und das dann bei uns einreichen. Wir können es natürlich auch anders machen, aber ihr müsst jedes Jahr, wenn ihr ein Postfach habt, einen entsprechenden Finanzantrag formulieren. Gut. Und am besten an diesem Finanzantrag dran direkt die Rechnung oder irgendwas, damit wir wissen, was wir wohin bezahlen sollen. Okay. Mir gut telefonieren. Am 20. ein bisschen mehr. Ne? Machen wir das so, da Wacke, ne? Alles klar, danke. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal wieder zu dem Punkt Bundestagswahl. Ja, wir haben eine Orga-Seite im Wiki, da kann man mal schauen, da steht so einiges drin. Da gibt es auch eine Seite, wo die Kreiswahlvorschläge sich eintragen können. Dann haben wir hier einen Link zu den OU-Formularen und wir haben eine Anfrage von Abgeordnetenwatch bezüglich Direktkandidierender. Da wollte ich nochmal abwarten, was am Wochenende gewählt wird und dann diese gegebenenfalls 5 KandidatInnen die Kontaktdaten weitergeben. Ansonsten kann sich ja auch jeder, und das wissen wir ja auch, selbstständig bei Abgeordnetenwatch melden. Isan, du hattest da einen Link hingepackt. Das ist, glaube ich, genau die Anmeldung, ne? Also Zeile 179 ist ein Link auf die Abgeordnetenwatch-Plattform, wo man sich als Kandidatin oder Kandidat anmelden kann. Okay, dann habe ich noch hier verlinkt, die ÖDP hat ein Organstreitverfahren am Laufen sozusagen, unter anderem gegen die Unterschriftenquoren bei der Bundestagswahl. Und die haben jetzt, glaube ich, nochmal so eine Art Eilantrag gestellt, weil eigentlich hat der ursprüngliche Antrag nichts mit den vorgezogenen Wahlen, sondern grundsätzlich, also nichts mit der, mein Gott, mit den vorgezogenen Wahlen zu tun, sondern ein grundsätzlicher Antrag gegen die Unterschriften, Unterstützungsunterschriften. Jedenfalls ist da ein Link zu deren Themenseite, wie es da weitergeht. Weiß man nicht, ob das jetzt überhaupt noch vor den Wahlen behandelt wird, weiß man wohl auch nicht. Haben wir sonst noch was zum Thema Bundestagswahl? Oh, dann haben wir hier noch die AV. Das Protokoll ist im Wiki und auf der AV-Seite verlinkt. Dann haben wir hier nochmal die Landesliste, Platz 1 bis 11. Dazu gibt es auch eine ganz einfache Wiki-Seite. Webseite wird dann demnächst in Angriff genommen. Isan, du hattest das alles eingetragen. Wolltest du dazu noch was sagen? Nö, eigentlich nicht. Ja, dann nicht. Außer, dass ich allen toi toi toi wünschte. Okay, gut, dann haben wir noch den Punkt Kommunalwahl. Da gibt es eigentlich auch nichts Neues. Es sei denn, es meldet sich jemand aus dem ZuhörerInnenraum. Das ist nicht der Fall. Unterpunkt ist immer noch diese Vernetzungsgeschichte. Da gibt es auch nichts Neues, Elder, ne? Nee, da gibt's nichts Neues. Ich weiß aber auch, also ich versuche jetzt schon den Kontakt wieder aufrecht zu erhalten und beziehungsweise da nochmal aufzubauen, dahingehend, damit wir da die Vernetzung auch da nochmal stattfinden kann. Alessa ist im Moment gerade auch im Weihnachtsstress, also auch die Piraten haben im Rhein-Erft-Kreis auch mit Weihnachten zu tun. Da gibt's jede Menge Aktionen, die da auch laufen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt auch dafür nicht zwingend jetzt direkt die Zeit ist. Aber ich bleib dran. Okay, dann haben wir noch sonstiges Wichtiges. Da passiert auch nichts. Ticket 528409, gemeinsame Aktion zum sogenannten Sicherheitspaket. Der Herr Reul, der will uns einfach nicht antworten. Gut, wenn sonst nichts mehr ist unter sonstigem Wichtigen, haben wir ja NÖ heute. Ja, du ich hast... würde ganz gerne was im NÖ-Teil besprechen. Okay, gut. Alles klar, dann haben wir einen nächsten Termin. Oh, wie schön. Am 26.12. 20.30 Uhr wäre unser nächster regulärer Termin und dahinter stehen drei Fragezeichen. Ja, ich dachte mir, es ist wichtig. Also ich werde die drei Fragezeichen gucken. Mhm. Spricht denn irgendwas dagegen, am zweiten Weihnachtsfeiertag eine kurze Sitzung zu machen? Ich werde definitiv nicht bereitstehen an dem Tag. Das wollte ich mit meinem Beitrag auch zum Ausdruck bringen. Also ich könnte mich vielleicht mit Wolf treffen, weil ich bin da wohl ziemlich in der Nähe dort, weil ich werde vermutlich auch im Rhein-Sieg-Kreis dann sein an dem Tag. Aber zur Sitzung kann ich mich nicht zurück. Der Wolf ist bei den Kindern, keine Chance. Okay, sollen wir einen Ersatztermin uns überlegen? Denn wenn wir die einfach ausfallen lassen, dann haben wir die nächste Sitzung grob gerechnet Mitte Januar. Und gut, ich meine, wir haben andere Möglichkeiten, uns zu besprechen, aber das also ist dann ungefähr 4 Tage vor dem Abgabetermin. Das wäre am 9.1. Das ist wirklich ein bisschen knapp. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen die nächste öffentliche Sitzung ganz normal dann am 9.1., lassen die zwischen Weihnachten und Neujahr ausfallen und treffen uns nochmal zu einer Arbeitssitzung. Ich weiß nicht, ob es bei euch geht zwischen Weihnachten und Neujahr, vielleicht am 30. oder 29. oder so. Also ich habe kein Problem damit. Ja, bestimmt auch kein Problem. Gut. Dann machen wir einen Doodle und dann gucken wir uns da einen anderen Termin aus. Okay, ja, ich habe niemanden mehr im Sprechenraum. Dann würde ich sagen, schließe ich die Sitzung heute um 21.03 Uhr. Vielen Dank.